Ich plackere die Gedanken ab, ne unendliche Datenbank. Nen langen Atem dazu, ohne Ende Tatendrang. Nichts erwarten, einfach machen als der Masterplan. Keine Frage, dieser Part ist vom Dahat verdammt. Verfolge Rap nun über 20 Dramme Jahre lang. Für mich die Basis und nicht irgendeine Phase, Mann. Ich mach Alarm, weil ich in Sachen Rap nicht warten kann. Niemand redet mir das mal, ich fang lieber erst gar nicht an. Komm in Fahrt, hol tief Luft, laufe gerade warm. Nipp nochmal ein Bierchen und dann schieb ich die Passagen ran. Zieh am Fett vorbei, ruf noch alles klar, bis dann. Stell schon mal die Flaschen kalt, doch Jungs, ich wart nicht lang. Wir sind Mods motiviert, der Brainstorm rotiert. Wie ein Short-Track-Turnier, Rap ist Sport, wir trainieren. Der Cortex vibriert, dieser Beat, was für ein Brett, sind sofort involviert. Ertrag ist dir vorprogrammiert, liegt die Ernte im Korb, wird mit Sorgfalt sortiert. Geformt, bis es passt und nicht vorschnell serviert. Stoff für die Ohren aus der Vorwelt zu mir. Aus der Vorwelt zu mir, aus der Vorwelt zu mir, von mir zu dir, zu dir, von mir, aus der Vorwelt zu mir, aus der Vorwelt zu mir, zu dir, von mir, zu dir. Ich höre tief in mich rein, misch Gedanken, male neue Bilder, besser noch als Geld, dicke Ketten aus Gold und Silber, viel mehr als eine Phase, die vorbeigeht ohne Erntezeit. Begeistert wie am ersten Tag, als wenn du mir die Sterne zeigst. Schöpfe aus dem Vollen, wenn mein Kopf die Daten freigibt, ist Welle machen angesagt mit Bass-Mic und einem Bleistift. Wir zeigt akuter Eingriff in eine Szene ohne Einsicht. Ich klettere und springe, während du dir nur dein Bein brichst. Bastel an meinen Texten wie eine Gruppe Kids vom Muttertag. Genau, mein Geschmack, keine Stulle ohne Fruchtbelag. Jahrelang gereift, dieser Wein schmeckt nach Fortschritt. Bleibe hart verankert in dem Game, so wie ein Ortschild. Dieb oder nur Wortwitz, es geht voran. Neuer Kurs gesteckt, weil ich mit Captain Koma hier an Bord sitz. Verbreiten geile Mucke wie so ein Bienenschwarm den Blütenstaub. Solange wir nicht gestorben sind, springen wir auf jede Bühne rauf. Wir sind Mods motiviert, der Brainstorm rotiert. Wie ein Short-Track-Turnier, Rap ist Sport, wir trainieren. Der Cortex vibriert, dieser was für ein Brett, sind sofort involviert. Ertrag ist dir vorprogrammiert, liegt die Ernte im Korb, wird mit Sorgfalt sortiert. Geformt, bis es passt und nicht vorschnell serviert. Stoff für die Ohren aus der Vorwelt zu mir. Wir sind Mods motiviert, legen Wort auf Papier, es lebt dort, wo's passiert. Flucht nach vorn modellieren, bis morgen zum Vier. Drehen im Horn, hier wird Web nach wie vor zelebriert. Legen ne Bombe, die vor Ort detoniert. Sind versiert, dieser Beat wird sofort torpediert. Und dann exorbitant, guter Flow portioniert. Stoff für die Ohren aus der Vorwelt zu mir. Aus der Vorwelt zu mir, aus der Vorwelt zu mir, von mir zu dir, zu dir, von mir, aus der Vorwelt zu mir, aus der Vorwelt zu mir, zu dir, von mir, von mir, zu dir. Understand. You overdose in the world. Well, with that cute shit, it's time for this real.